und willkommen beim Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das hier ist die 13. Folge dieses Strick-Podcasts am 23.03.2016. Ihr findet die Notizen dazu auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry unter Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid nach der zweimonatigen Pause. Ich hatte in der Zwischenzeit Prüfungen, aber die sind jetzt alle vorbei. Seit einer Woche habe ich Ferien und daher gehe ich mal davon aus, dass ich jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger podcasten kann. Ich möchte heute wie immer anfangen mit den Projekten, die fertig sind. Danach kommen die, an denen ich gerade arbeite. Und als dritten Punkt lasse ich diesmal die Projekte, die ich gerne stricken würde oder Garne, die ich gekauft habe, aus. Und möchte euch stattdessen eine Liste vorstellen, die ich erarbeitet habe. Und zwar habe ich mir Sommergarne ausgesucht. Das Wetter wird hoffentlich bald wieder schöner. Zwischendurch hatten wir ja ein paar frühlingshafte Tage. Und da habe ich mir Gedanken über Sommergarne gemacht. Und da ich kein Fan bin von den typischen Garnen, die einem als Sommergarne verkauft werden, nämlich von diesen dicken Baumwollgarnen, habe ich eben eine Liste erstellt und die würde ich gerne mit euch teilen. Vorher kommen aber erst die fertigen Projekte. Und nachdem ja, wie gesagt, 2 Monate vergangen sind seit der letzten Folge, habe ich es in der Zwischenzeit geschafft, ein Pullover zu stricken. Und zwar ist das Muster Lila Light von Carrie Bose the Coach. Von der Designerin habe ich schon mal einen Pullover gestrickt. Und diesmal war das ein Raglan von oben, diese Lila Light. Und Light heißt der Pullover, weil er mit dünnem Garn gestrickt wird, nämlich Garn in Sockenwollstärke. Die Lila gibt es nämlich in insgesamt 5 Ausführungen für Erwachsene oder 4 oder 5 und dann gibt es noch eine für Kinder. Und die sind eigentlich alle gleich, nämlich ist das ein Raglan-Pullover, der je nachdem entweder von oben oder von unten gestrickt wird. Und als Besonderheit hat er einen abgerundeten Saum, den man erreicht, indem man verkürzte Reihen strickt. Diesen Pullover gibt es in verschiedenen Ausführungen und die unterscheiden sich nur darin, ob man eben von oben oder von unten strickt und in der Garnstärke. Und ich habe Lila Light genommen, weil ich Sockenwolle verwenden wollte. Das habe ich auch getan. Das Garn ist die Supergarne Aktiv, also eine vierfädige Sockenwolle, die ich noch in meinem Vorrat hatte, weswegen ich das Garn auch verbuchen kann unter Erreichen der, wie heißt das? Neujahrsvorsätze, genau, weil ich es mir eben vorgenommen habe, vermehrt Garne aus meinem Vorrat zu verstricken. Die Farbe, die ich verwendet habe, ist Weinrot und ich habe etwas mehr als 3 Knäule gebraucht. Herausgekommen ist ein Pullover, der lange Ärmel hat und so ungefähr Hosenbund lang ist. Er ist ja durch die Abrundung vorne ein bisschen kürzer als hinten. Ich wollte es mir bei dem Pullover ein bisschen einfach machen, deswegen ich auch die Anleitung gekauft habe, weil für einen Raglan-Pullover hätte ich an sich keine extra Anleitung gebraucht, aber ich fand eben diesen abgerundeten Saum sehr attraktiv. Und dann habe ich es auch in Kauf genommen, von oben nach unten zu stricken, weil das eben die einzige Version war in Sockenwollstärke. Und damit es nicht gar so schlimm ist, habe ich, nachdem ich die Passe gestrickt habe, gleich die Ärmel komplett beide gestrickt. Ich stricke mit Nadelstärke 3,0, also habe ich verwendet für diesen Pullover in Sockenwollstärke. Und ich verwende die Nadelstärke relativ häufig, weswegen ich zu dem Zeitpunkt auch keine 3er-Nadel mehr frei hatte. Deswegen musste ich die Ärmel mit einem Nadelspiel stricken und ich fand die Ärmel wirklich sehr mühselig. Also noch mühseliger als sonst und ich finde Ärmelstricken prinzipiell ziemlich nervig und war dann auch sehr froh, als ich fertig war. Die Lila Light sieht noch am ehesten ein bisschen anders aus. Also unterscheidet sich am meisten von den anderen Lilas, weil da die Proportionen anders sind. Die anderen Lilas haben einen relativ kurzen Körper, der auch ein bisschen weiter ist und dafür lange Ärmel. Und das war das Design, das ich auch nachgestrickt habe. Lila Light an sich hat 2 Längen, wobei allerdings nur eine illustriert wird in der Anleitung. Und das ist eine etwas längere Länge. Ich glaube, hinten reicht das bestimmt bis zum Hintern. Und dafür hat der Pullover nur 3/4 lange Ärmel. Das hat mir aber nicht so gut gefallen, also habe ich quasi die normale Version gestrickt mit einem nicht ganz so langen Körper, also etwa Hosenbund lang und dafür aber langen Ärmeln. In der Anleitung steht, dass das Model eine Kleidergröße trägt, die im Pulli so anderthalb, ich glaube so 3 cm mehr Weite hat. Ich habe bei mir 5 cm mehr Weite und der Pullover sitzt eigentlich ziemlich gut. An sich war der Pulli gedacht, dass er ein bisschen weiter sitzt von der Designerin her, aber ich bin mit dem Sitz, so wie er ist, sehr zufrieden. Ich mag generell Pullover in der Art, also ohne besonderes Muster, nur in glatt rechts und leicht locker sitzend, weil ich auch einen Pullover habe, den ich mal gekauft habe in einem Geschäft und der mein absoluter Lieblingspullover ist. Und leider kann ich ihn nicht mehr auftreiben, deswegen versuche ich ihn mir zu stricken. Ich habe den Pullover auch sehr oft getragen, seitdem ich mit dem fertig bin. Das Garn hat mich sehr zufriedengestellt. Es ist nicht zu kratzig. Als Schal könnte ich ihn nicht verwenden. Das habe ich mal versucht und das hat mich zu sehr gekratzt. Aber als Pullover geht es sehr gut. Besonders wenn man ein T-Shirt drunter trägt, und das mache ich sowieso. Und ja, ein bisschen fusselig sieht das Garn aus, wenn man genau hinschaut. Es ist halt nicht das glatteste Garn, aber für mich ist das, wie Sockenwolle nun mal aussieht, und absolut okay. Und für den Preis sowieso. Ein Knäuel kostet ja 3 Euro und das sind 100 Gramm. Und ich habe etwas mehr als 3 Knäuel gebraucht, also wenn man so will, 4 Knäuel und das sind dann 12 Euro für einen Pullover. Und da gibt es für mich echt nichts zu meckern. Mehr gemeckert habe ich allerdings bei der Anleitung. Ich habe ja schon anmerken lassen, dass für mich das Wichtigste an diesem Pullover der abgerundete Saum ist. Und nur deshalb habe ich die Anleitung gekauft. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, als ich die anderen Projekte angeschaut habe, dass bei vielen der Saum nicht so aussieht wie am Model. Am Model ist nämlich, oder am Modell, je nachdem, ob man die Frau oder den Pullover meint, ja, ist die Kurve ziemlich stark, also sehr betont. Und bei vielen Projekten ist der Pullover vorne fast gerade und sackt nur an den Seiten ein bisschen ab. Und das hat mich schon ein bisschen verwundert und ich konnte mir nicht so sehr erklären, woher das kommt. Ich dachte mir, vielleicht hat das Model mehr Oberweite und dadurch zieht sich der Pullover vorne weiter nach oben und sieht deshalb so stark abgerundet aus. Aber so wirklich Sinn ergeben hat es nicht. Und als ich dann am Saum angekommen war und ihn selber gestrickt habe, dachte ich mir schon, dass das nicht so wird, wie ich mir das vorstelle und wie es im Beispiel gezeigt ist. Aber ich habe die Anleitung extra gekauft, weil ich mir keine eigenen Gedanken um den Saum machen wollte. Und dann habe ich mir einfach gesagt, naja, komm, die Designerin wird schon wissen, was sie tut. Sie hat die Anleitung 4 oder 5 Mal aufgeschrieben und bestimmt auch durchgerechnet und das wird schon so passen. Nee, es hat nicht gepasst. Bei mir ist es so wie bei vielen anderen auch. Der Pullover ist vorne ziemlich gerade und sackt nur an den Seiten ein bisschen ab. Und wenn ich den Pullover nicht anhab und nur auf den Boden lege, dann sieht das nicht besonders toll aus. Und das liegt einfach daran, dass obwohl die Designerin für 4 oder 5 verschiedene Maschenproben eine eigene Anleitung geschrieben hat, hat sie die Anleitung für den Saum nicht angepasst. Der ist bei allen Größen gleich. Und wenn man eine größere Größe strickt, vergrößert sich der Raum zwischen dem Anfang und dem Ende der verkürzten Reihen und dadurch wird der vorne einfach sehr gerade und der Schwung kommt erst irgendwie an der Seite, an der Hüfte, dort, wo man ihn eigentlich von vorne gar nicht mehr sieht. Und das hat mich schon sehr geärgert. Die Anleitung ist doch nicht so günstig. Ich glaube, die kostet fast 57, irgendwas in den Dreh. Und dafür, dass ich sie nur für den Saum gekauft habe und der dann nicht so wurde, wie es eigentlich sollte, hat mich das schon ganz schön geärgert. Weswegen ich zu dem Schluss komme, dass die Designerin, von der habe ich ja schon mal einen Pullover gestrickt, nämlich die Imogen, insgesamt zwar schöne Ideen hat und es gibt auch andere Pullover, die ich gerne nachstricken würde von ihr, aber ich finde die Anleitungen einfach technisch nicht so gut gemacht. Die sehen zwar hübsch aus und sie sind leicht nachvollziehbar und alles, aber das finde ich schon ein ziemlich heftiges Versäumnis, die verkürzten Reihen nicht anzupassen, weil das ist einfach klar. dass wenn man da nichts ändert, man mit einer größeren Größe mehr Maschen hat und sich dadurch einfach die Kurve ändert. Und insgesamt weiß ich jetzt nicht, es gibt noch andere Pullover, die ich gerne von ihr stricken würde, zum Beispiel die Cybella, aber mir vergeht so langsam ein bisschen der Spaß in ihren Anleitungen. Was ich an dem Pulli noch verändert habe, ist, ich habe die Maschenanzahl verringert für die Abschlüsse, und zwar, weil die in kraus rechts gestrickt sind und damit das nicht so leiert oder sich umklappt, habe ich eben die Maschenzahl reduziert um ca. 10%, damit das sich eben nicht umklappt. Das habe ich allerdings nicht aus der Anleitung, sondern im Forum von ihr gelesen, dass man das am besten machen soll, damit es nicht umklappt. Ich habe auch den Ärmel das erste Mal runtergestrickt, wie es in der Anleitung steht. Und dann, ich habe mir schon gedacht, musst du nicht eigentlich ein paar Maschen abnehmen? Und ich habe zwar eine sehr viel kleinere Nadel genommen, nämlich Nadelstärke 2,0 statt 3,0, aber es hat sich einfach umgeklappt und dann musste ich den Teil nochmal aufmachen. Und insgesamt sind bei mir die Kraus-Rechts-Abschlüsse auch ein bisschen kürzer. Das hat mir einfach besser gefallen. Ich finde zwar den breiten Kraus-Rechts-Teil am Bund sehr schön, aber an den Ärmeln hatte das so ein bisschen was von Manschetten und das hat mir nicht so gut gefallen. Naja, und wenn ich den Pulli nochmal stricken würde, dann würde ich den Anfang und das Ende der verkürzten Reihen nach vorne zur Körpermitte hin verschieben, damit diese Lücke vorne nicht mehr so groß ist und man auch diese starke Abrundung erhält, wie es eigentlich vorgesehen ist. Ja, und wie gesagt, als ich mit dem Pulli fertig war, war ich erstmal nicht so glücklich, weil das mit diesem Saum nicht hingehauen hat, aber ich habe ihn seitdem trotzdem fast jeden Tag an, was fast ein bisschen peinlich ist. Und ich trage ihn einfach furchtbar gern. Das Pilling hält sich echt in Grenzen, ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde das Kratzen nicht schlimm, ich finde die Temperatur super. Er ist nicht zu warm, um in geschlossenen Räumen getragen zu werden. Und ich würde das gern echt nochmal verwenden. Und ich würde auch den Pulli nochmal stricken, aber ich glaube, eher inspiriert von dem Bild, das mir so gefallen hat, als von der Anleitung her selbst. Ich werde bestimmt nochmals einen Pulli in der Art stricken und auch aus Sockenwolle oder Garn in Sockenwollstärke, aber dann würde ich eher die Raglan-Linien von dem anderen Pullover übernehmen, den ich schon gestrickt habe, und mir die verkürzten Reihen selber überlegen. Also der Kauf hat sich jetzt nicht so sehr für mich gelohnt. Abgesehen von diesem Pullover habe ich auch noch ein paar Socken gestrickt, und zwar für meinen Freund. Das Garn dafür ist vom Wolkenschaf und das ist eine ganz normale vierfädige Sockenwolle in der Farbe Petroldunkel. Ich habe das Garn vor ein paar Jahren schon gekauft, und zwar in zwei Farben, einmal dieses Petroldunkel und einmal in einem Grünton, und wollte daraus zwei Paare Socken stricken, und zwar mit einem Einstrickmuster. Allerdings war das nicht die beste Farbwahl, das Grün und das Blau haben nicht stark genug kontrastiert und daher habe ich nur eine Socke gestrickt und die zweite nie angefangen. Die Socke liegt auch immer noch irgendwo rum und es ist mir auch zu blöd, sie aufzuribbeln, weil ja, da eben ein Einstrickmuster drin ist und ich das ziemlich fummelig finde. Aber die Reste waren noch groß genug, es wurde nur eine kleine Socke. Und aus dem Petroldunkel habe ich eben ein paar für meinen Freund gestrickt. Und das Muster ist das Vanilla-Latte-Muster, das kennt wahrscheinlich jeder. Ich habe vergessen, wie die Designerin heißt. Virginia Jeans, noch irgendwas, sie hat einen Doppelnamen. Rose Jeans ist es, glaube ich, genau. Und das ist eigentlich eine Glattrechtssocke, die halt ein paar Rillen in Kraus-Rechts hat. Also Längsrillen in Kraus-Rechts. Ja, und dazu gibt es nicht viel zu sagen, es sind einfach Socken. Sie sind gerade so noch tragbar für meinen Freund, weil die Farbe ist schon relativ grell, aber er trägt sie, geht gerade noch durch. Und ich finde das Garn aber relativ kratzig für eine Sockenwolle. Also mehr so wie Regia. Regia finde ich auch relativ kratzig und ich finde, dieses Wolkenschafgarn passt da gut in die Kategorie mit rein. Aber ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es sind einfach ein paar Socken. Ich habe über 54 Maschen gestrickt, was bei Schuhgröße 44 schon relativ knapp ist. Ich habe sie so mit so einer geringen Maschenzahl gestrickt, weil mein Freund mir eigentlich mal gesagt hat, dass er keine langen Socken haben möchte, sondern mehr so knöchellang. Und da wären das zu viel Maschen, wenn ich nach Sockentabelle gehen würde. Jetzt habe ich die kleineren Socken gestrickt und auch enger und sie passen ihm auch gut. Allerdings hat er dann zu mir gesagt, ja, es wäre schon schön, wenn der Schaft ein bisschen länger wäre. Wo ich mich schon gut veräppelt gefühlt habe, weil er vor einem Jahr noch gemeint hat, er möchte bitte keinen langen Schaft. Aber gut, meinetwegen. Das sind dann auf jeden Fall die beiden Projekte, die ich gestrickt habe. Ich glaube, für die Lila Light habe ich 6 Wochen gebraucht, aber ich habe dazwischen noch andere Sachen gestrickt und Prüfungen geschrieben. Von daher finde ich das gar nicht schlecht für einen Pullover in der Kleidergröße und mit der Nadelstärke. Naja, also wie gesagt, das sind die beiden fertigen Projekte. Dann kommen wir zu denen, die ich parallel dazu gestrickt habe. Und das ist zweimal dasselbe und auf den ersten Blick sieht man gar nicht den Unterschied zur Lila Light. Das sind nämlich auch Raglan-Pullover von oben. Diesmal ist die Anleitung aber von Isabel Krämer und das ist der Westbund, den habe ich schon mal gestrickt. Und das ist ein Pullover, der mir gut gefällt, weil er einen relativ weiten, aber nicht tiefen Ausschnitt hat. Und ansonsten ist das auch ein Raglan-Pullover, der ein bisschen lockerer sitzt und im Original Streifen hat, aber die habe ich weggelassen. Ich stricke den Pullover in 2 Versionen. Einmal mit der Itokino. Das ist eine Brettseite in Lace-Garnstärke. Und dann nehme ich die Farbe Persimmon, was ein schönes warmes Gelb ist. Und der Pullover soll nur kurzärmlich werden. Da habe ich auch schon die Passe gestrickt und bin gerade am Körper. Und die Ärmel sind auch schon fertig. Die habe ich auch schon abgekettet. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich einen geraden Saum mache oder hier versuche, das besser zu machen, was an der Lila Light nicht gut funktioniert hat, und auch einen abgerundeten Saum zu machen. Der zweite Pullover ist in Drops Lace. Das ist 70% Alpaka und 30% Seide. Und ich nehme die Farbe Hellgrau und das Garn ist eine Mischfarbe. Also, ich weiß gar nicht, sagt man dazu jetzt meliert oder gemauschelt? Auf jeden Fall, ja, ist es nicht durchgängig ein mattes, was heißt mattes, ein einfarbiges Grau, sondern hat verschiedene Schattierungen. Ich habe erst gezweifelt, ob ich daraus einen Pullover machen kann, weil das Garn ja sehr dünn ist. Es hat 800 Meter auf 100 Gramm. Und ja. Ich war mir erst nicht so sicher, ob das Sinn macht, daraus einen Pullover zu stricken. Aber das Garn ist sehr fest verzwirnt und ich verstricke beide Pullover mit Nadelstärke 2,5. Und während die Kino sehr locker fällt, ist der Pullover aus Drops Lace fast schon ein bisschen steif. Er ist trotzdem nicht blickdicht, also da werde ich was auf jeden Fall drunter anziehen. Aber er fällt auch nicht locker, sondern ist ziemlich fest. Und ich hoffe einfach mal, dass das der Strapazierfähigkeit zu, na, wie heißt das, zu Pass kommen wird. Beide Pullover habe ich gestrickt, bis die Passe fertig war und die Ärmel abgeteilt und dann gewaschen, weil ich besonders bei der Kino schon die Erfahrung gemacht habe, dass der Pullover mit dem Waschen sehr viel größer wird. Ich habe den Pulli schon mal gestrickt, auch aus der Kino, aber in dunkelblau. Und während des Strickens war die Größe fast eine Nummer kleiner, als ich sie haben wollte, nämlich relativ figurnah. Aber mit dem Waschen ist der Pulli einfach auseinandergefallen, sodass ich ihn letztens echt kleiner genäht habe, damit er mir besser gefällt. Das hatte ich noch im Hinterkopf, deswegen habe ich hier beide Pullover gewaschen, weil die Kino ja komplett aus Seide besteht und die Jobs zum Teil. Und lustigerweise ist überhaupt nichts passiert. Der Witz ist, ich habe kleinere Größen gestrickt als in meinem ersten Westbullen und trotzdem war der Ausschnitt bei beiden Pullovern größer als beim ersten, weswegen ich mir schon Gedanken gemacht habe, wie das wohl sein wird, wenn der Pullover erstmal gewaschen ist. Aber es hat sich überhaupt nichts verändert, obwohl ich scheinbar eigentlich eine lockerere Maschenprobe haben müsste als beim ersten Mal. Keine Ahnung, wie es dazu kommt, aber ich beschwere mich nicht. Ich bin sehr froh, dass ich ihn nicht nochmal aufmachen und kleiner stricken musste. Von daher habe ich jetzt beide Pullover auf den Nadeln und muss bei beiden, nee, beim gelben aus der Kino muss ich nur noch den Körper fertig stricken und der aus Drops Lace bekommt 3/4 lange Ärmel. Also da habe ich noch ein bisschen mehr zu tun. Ich muss auch sagen, dass ich nicht so gern mit der Drop-Lace stricke, eben weil sie wirklich sehr dünn ist und ich mir damit auch teilweise in den Finger schneide, wenn ich die Fadenspannung aufrechterhalte und insgesamt flutscht das einfach nicht so gut. Und die Kino flutscht schon aus Prinzip nicht, weil Burettseide ja relativ knotig ist und ja, ich da einfach Schwierigkeiten habe. Und ich musste mich echt zusammenreißen, nicht noch einen Westbourne anzufangen, denn während ich die Leila gestrickt habe, dachte ich mir, dass ich gern so einen Pulli aus Wollmeise Lace hätte. Und zwar habe ich da noch einen Strang in meinem Vorrat in der Farbe Oleovergine. Und den Pulli würde ich echt gern stricken und ich glaube, das würde echt schön fallen. Und dem Originalpullover, den ich ja mal gekauft habe und am liebsten 100 Mal nachstricken würde, am nächsten käme. Aber ich habe mich zusammengerissen und will jetzt immerhin die Version aus der Kino nochmal fertig stricken und dann darf ich einen neuen Pullover anschlagen. Ich war die Tage im Garngeschäft und sie haben da auch einen Westbourne ausgestellt. Und den haben sie gestrickt, wie es in der Anleitung ist, denn eigentlich soll man mit Nadelstärke 3,5 stricken. Wobei mich die Inhaberin darauf aufmerksam gemacht hat, dass Nadelstärke und Maschenprobe nicht dasselbe sind. Das weiß ich natürlich, aber ich merke mir nicht auswendig, welche Maschenprobe man für welchen Pullover haben muss. Die Nadelstärke kann ich mir gerade so noch merken. Auf jeden Fall ist im Original der Pullover viel lockerer gestrickt. Und als ich den Pulli angefangen habe zu stricken und damals auch die Nadelstärke verwendet habe, wie sie empfohlen wurde, fand ich das erst viel zu locker. Aber jetzt, wo ich mal den fertigen Pullover in Natur sehen konnte, finde ich das eigentlich ganz schön gut. Und ich kann mir vorstellen, noch einen vierten Westbund zu stricken, wieder aus der Kino. Und diesmal nicht mit Nadelstärke 2,5, sondern keine Ahnung, 3,0, damit er auch so, ja, locker wird. Man muss da natürlich etwas drunter tragen, aber ich fand echt, es sieht gut aus. Insgesamt läuft meine Pulloverproduktion gerade also ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie viele Pullover in glatt rechts ich noch stricken werde, die irgendwie ein Raglan-Ärmel haben und als einziges Design einen Ausschnitt, der mehr oder weniger rund oder weit ist und ein Saum, der vielleicht mal ein bisschen abgerundet ist oder nicht. Oh, und sie unterscheiden sich noch darin, dass die Leila eben den Kraus-Rechtsabschluss hat und der Westbourne, der ist offenkantig. Also, nee, offenkantig ist das falsche Wort, aber er rollt sich so ein bisschen ein, weil man weder ein Rippenmuster strickt noch irgendwie Krausrippen, sondern einfach nur rechte Maschen. Ja. Sind irgendwie alle gleich, aber mir gefällt das irgendwie am besten. Und ich bin mal gespannt, wann ich wieder Lust habe, ein Musterpullover zu stricken. Aber bis dahin bin ich eigentlich sehr zufrieden mit den ganzen langweiligen Glattrechtspullis. Ich finde, sie passen einfach am besten in meinen Kleiderschrank und keine Ahnung, ist ein bisschen langweilig, aber wenn ich das am liebsten trage, was soll man machen? Vielleicht kann ich ja irgendwo mal Style einkaufen gehen und dann dafür sorgen, dass ich auch mal ein bisschen spannendere Pullover trage. Im Herbst werde ich bestimmt wieder anfangen, mehr Einstrickmuster zu stricken. Ich habe da zwei Pullover im Hinterkopf. Einer ist sogar halb fertig, den müsste ich mal wieder in die Hand nehmen und zu Ende stricken. Und ein Zopfmusterpulli habe ich auch noch, den ich mal zu Ende stricken könnte. Aber irgendwie ist gerade die langweilige Raglan von oben Pulloverzeit. Ansonsten habe ich gerade noch zwei Schals auf den Nadeln. Der eine ist für meinen Freund. Er hat nämlich ganz schlau angemerkt, dass ich, wenn ich mit den Prüfungen fertig bin, doch ganz viel Zeit haben werde und eine Beschäftigung brauchen werde. Und ich vor meinem inneren Auge habe ich schon gesehen, wie er beim Arbeitsamt anruft und sagt, seine faule Freundin braucht Arbeit. Und habe schon ein bisschen gemeint, ja, Phil, ich weiß, ich suche mir einen Job, ist schon okay. Und er meinte er, nee, ich meine, du solltest mir einen Schal stricken. Ja, hat mir auf jeden Fall besser gefallen als meine ursprüngliche Interpretation. Auf jeden Fall hat er gemeint, er hätte gerne einen Schal. Und als ich ihn gefragt habe, warum ihn der Schal, den er schon hat, nicht taugt, hat er gemeint, er sei ihm aktuell zu warm und auch zu groß. Und er hätte gern etwas Kleineres und nicht zu warmes. Okay, alles klar, dachte ich mir und bin ins Garngeschäft gegangen. Und hatte eben diese Kriterien im Hinterkopf, nicht zu warm. Soll nicht zu groß werden, einfach von der Menge her im Hinterkopf behalten und natürlich kratzfrei sein. Und das hat für mich so ein bisschen nach einem Garn mit Pflanzenfasern geklungen. Und ich habe mir dann noch dazu gedacht, dass ich gerne ein Garn mit ein bisschen Struktur hätte, weil ich nicht so der Fan davon bin, die glatteste Wolle für Männer zu verwenden. Also bin ich ins Garngeschäft gegangen und habe gesagt, naja, ich hätte gern ein Garn, das nicht kratzig ist, ein bisschen Struktur hat und gerne auch Pflanzenfasern enthält für einen Schal. Und ich habe auch gemeint, ich würde gerne ein Kettgarn nehmen zum Beispiel, aber irgendwie, ja, wurde mir daraufhin keines angeboten. Und insgesamt war ich nicht so glücklich mit dem, was mir gezeigt worden ist. Ich hatte ziemlich deutlich gemacht, dass ich eben nicht die standardmäßige Baby Merino haben wollte und habe mir dann auch ein paar Pflanzengarne angeschaut, also Garne, die zum Beispiel Leinen enthielten. Und da wurde mir davon gleich abgeraten. Und naja, ich hätte fast die Unisono von Langjans, nee, nicht Langjans, Zitronen gekauft. Die ist eigentlich genau das, was ich nicht wollte, eben ein rundgesponnenes Merinogarn. Aber ich habe einfach nichts gefunden, das mir gefallen hätte. Die paar Leinengarne, die ich gefunden habe, waren, glaube ich, 100% Leinen. Und das war dann doch zu hart für einen Schal. Und irgendwann habe ich dann die Langjans Zeta Tweed gefunden. Und das ist eine Burettseide, ähnlich wie die Kino, bloß dass hier noch 25% Baumwolle mit drin sind. Ich weiß nicht, ob das in die Seide mitkardiert wurde oder ob das nur die Tweed-Noppen sind. Aber das ist die Zusammensetzung. Und ich habe davon erstmal 4 Knäule in Dunkelblau gekauft. Eigentlich wollte ich daraus ein Schal im Rippenmuster stricken, aber das konnte ich bei dem Garn komplett vergessen. Die Rippen kamen überhaupt nicht raus. Es zieht sich ja auch nicht zusammen, weil Seide nicht sonderlich elastisch ist. Und die Burettseide sowieso nicht, weil man nicht so fest anziehen kann. Also ich auf jeden Fall nicht. Und das Gestrick so oder so sehr locker wird, zumindest bei mir. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht genug Garn habe, dass ich nicht zufrieden bin mit dem, wie sich das Muster entwickelt. Und bin nochmal ins Geschäft gegangen, um mehr Garn zu kaufen. Und musste dann feststellen, dass genau 2 Garne, die ich gerne gekauft hätte, wenn sie mir einer gezeigt hätte, als ich nach Kate Garland gefragt habe, direkt vor meiner Nase standen. Und das hat mich schon sehr geärgert, weil mich der Schal zu dem Zeitpunkt ein bisschen frustriert hat, weil nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Und ich auch mehr Garn brauchte, als ich veranschlagt habe. Und dann komme ich rein und da stehen genau 2 Garne, die ich sofort gekauft hätte, wenn ich sie damals gesehen hätte. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann ein bisschen mit der Inhaberin unterhalten und sie gefragt, was ich machen soll mit dem Schal, damit das doch noch was wird, weil sie auch gar kein Garn von der Partie mehr übrig hatten. Ich kam ins Geschäft rein und habe nach der Zeta Tweed verlangt und da wurde auch gleich gesagt, Mensch, was ist denn heute los? Warum kaufen heute alle die Zeta Tweed? Und das Regal war wirklich halb leer und von dem Dunkelblau war gar nichts mehr da, im Lager auch nicht. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, über die Suchliste da ranzukommen. So ganz verstanden habe ich nicht, was diese Suchliste ist. Ich glaube, da bekommt man vom Händler gesagt, wer alles dieses Garn auch aufgekauft hat. Und dann ruft das Geschäft dort an und fragt explizit nach dieser Partie. Denn beim Hersteller selbst gab es die auch nicht mehr. Ja, und dann hat mir die Inhaberin gesagt, dass mein Schal wahrscheinlich eh zu breit ist. Ich habe mit 67 Maschen gestrickt. Und ja, der Schal war wirklich etwas breit. Das fand ich eigentlich auch. Dann hat sie mich ermutigt, ihn nochmal aufzumachen und schmaler zu stricken. Dann wird er ja auch sicher länger. Aber auch das hätte nicht gereicht, um einen Herrenschal zu stricken. Irgendwann habe ich dann meinem Freund eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob er auch mit Streifen einverstanden wäre, weil ich gerade im Geschäft stehe und ich das Dunkelblau nicht mal auftreiben kann. Und habe dann die ganzen Farben, die es noch gab, abfotografiert und er hat sich dann für ein Hellblau dazu entschieden. Ich hätte lieber Hell- oder Dunkelgrau genommen, aber er mag kein Grau, weil er findet, die Farbe sei älteren Menschen vorbehalten. Und naja, auf jeden Fall stricke ich jetzt ein Pullover in glatt, Pullover sag ich, ein Schal in glatt rechts, was sich echt blöd anfühlt. Ich komme mir gerade vor, als würde ich seinen Grundschullappen stricken. Echt so wie damals in der Grundschule im Textile-Gestaltenunterricht, textiles Gestaltenunterricht. Und ich habe auch schon zu meinem Freund gesagt, dass er den Pulli Pulli? Warum sage ich da einen Pulli? Den Schal auch locker selbst stricken könnte. Aber dann wirft er mir immer nur eine Kusshand zu und ja, dann stehe ich da und stricke weiter. Ich stricke keine Blockstreifen, sondern habe einen bisschen breiteren Streifen in Hellblau angefangen. Und dann stricke ich quasi durchgängig in Dunkelblau und durchziehe das mit ein paar dünnen hellblauen Streifen. Ich komme, wenn ich fertig bin, ich habe mal ausgerechnet, ich habe jetzt ein Knäuel von dem Dunkelblau verstrickt und ein halbes von dem Hellblau und sollte eigentlich auf knapp 190 cm rauskommen, wenn der Schal fertig ist. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Das sind dann sechs Knäuel, die ich verstrickt habe. Und gestern dachte ich noch, dass auch die sechs Knäuel, die ich habe, nicht reichen werden. Und habe dann meinen Freund gefragt, ob ich in der Mitte vielleicht einen hellblauen Streifen nochmal machen soll, einen breiteren, damit der Schal mehr Länge bekommt. Und ob ich den vielleicht auch noch mit dunkelblauen Streifen durchsetzen sollte, also quasi das Farbthema in der Mitte umdrehen. Und dann meinte er, ja, das wäre natürlich ganz super. Und ich war ziemlich irritiert und habe mir gedacht, macht er sich gerade lustig über mich oder was ist gerade los? Bis ich verstanden habe, dass er einfach echt begeistert von seinem Schal ist. Von diesem Grundschullappenschal. Ich habe ihn, glaube ich, drei Pullover gestrickt und keiner von denen fand er so klasse wie diesen Schal. Versteht das, wer will, keine Ahnung. Aber den hat er ja auch selbst den Auftrag gegeben, von daher, ja, freut man sich dann vielleicht mehr als über einen Pulli, der einfach so um die Ecke kommt, keine Ahnung. Aber es ist schon lustig, dass er gerade von diesem Teil so begeistert ist, wo ich mir denke, Mann, ist das langweilig, man hat das was von Grundschule. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt so 50 cm und noch drei Knäuel von dem Dunkelblau und anderthalb von dem Hellblau. Und das wird einfach ein nicht Schlauchschal, ein Glattrechtsschal. Und ich würde ihn gerne in der Runde stricken, damit man keine hässliche Seite hinten hat, aber dafür habe ich einfach nicht genug Garn. Und ich habe mal nachgedacht, eigentlich haben so gut wie alle meine Schals oder Tücher eine Rückseite, die nicht so hübsch ist. Und es hat mir noch nie was ausgemacht. Ich stricke den Schal mit Nadelstärke 3,0. Und ich glaube, ich werde ihn nicht waschen, wenn er fertig ist. Weil er aktuell noch relativ viel Griff hat, dafür, dass er so locker gestrickt wird und das Material eigentlich ja auch ein lockeres ist. Und ich möchte eigentlich nicht, dass der Schal auseinanderfällt, wenn ich ihn wasche und dann ja noch lockerer wird. So wie er jetzt ist, gefällt er mir ganz gut. Und ich denke, ich werde den Schal bloß glätten, indem ich ihn ein bisschen anfeuchte mit einem feuchten Tuch oder so und dann liegen lasse und nicht komplett nass mache. Naja, und jetzt beeile ich mich ein bisschen, dass ich mit dem Pullover fertig. Sag ich zum dritten Mal Pullover. Dass ich mit dem Schal fertig werde. Weil ich nicht weiß, was das Wetter vorhat. Und wenn jetzt übermorgen Sommer ist, dann wäre das ziemlich blöd, weil ich möchte, dass er den Schal noch eine Weile tragen kann. Von daher, ja, habe ich gestern den vorigen Schal wieder aufgemacht, also den Versuch mit dem Rippenmuster, und habe jetzt eben diese 50 cm gestrickt. Und wenn ich mich ranhalte, könnte ich in ein paar Tagen fertig damit sein und Phil bekommt seinen Schal und ist ganz glücklich. Und während ich seinen Schal stricke, bleibt meiner auf der Strecke. Den Schal, den ich für mich gerade arbeite, habe ich 2 Jahre lang liegen lassen. Und zwar ist das auch ein Schal, der eigentlich nur glatt rechts ist. Und das Garn ist die, oh Gott, Lace Lux von Lana Grossa. Das ist eben ein Lace-Garn aus Viskose, die sehr stark glänzt. Und ja, mit Merino, ich weiß nicht. Da ist Merino drumherum gesponnen, aber das ergibt insgesamt ein sehr fluffiges Garn. Nein, nicht fluffig, wie erkläre ich das? Also die Viskose ist ein Kettgarn, also relativ weich und innen hohl, glaube ich auch. Und die schwarze Merino ist da irgendwie dazwischen oder drumherum und macht das Garn ein bisschen flauschiger und wärmer, als es wäre, wenn es nur das Viskosegarn wäre. Und das Garn habe ich mal vor 2 Jahren im Garngeschäft gesehen und es hat mir super gefallen und ich wusste sofort, ich will daraus einen Schal haben. Und ich habe verschiedene Muster damals angefangen, aber weil dieses Garn so stark glänzend ist und auch noch diese Fussel drumherum hat, kam kein Muster gut raus, weswegen ich mir etwas gesucht habe, das hauptsächlich glatt rechts hat. Und da habe ich den Aisé-Schal von Espace Tricot gefunden. Und das ist ein Schal, der eigentlich komplett in glatt rechts ist und der hat halt ja ein paar Querstreifen in einem sehr einfachen Lace-Muster. Also das ist wirklich nur Umschlag zwei rechts zusammen oder so über eine Reihe. Und das lockert das Ganze ein bisschen auf, damit es ein bisschen hübscher aussieht als ein Schal, der wirklich nur glatt rechts hat. Ich habe damals mehr Maschen angeschlagen, als in der Anleitung steht, weswegen die Reihen relativ lang sind. Und nachdem ich anderthalb Knäuel verstrickt habe, hatte ich dann damals keine Lust mehr. Ich habe das Ganze auch relativ fest verstrickt, also ja, fast blickdicht. Als Pullover könnte man das nicht tragen, aber für einen Schal aus Lace-Garn ist das schon relativ fest. Und ich habe den Schal vor ein paar Tagen wieder aus dem Schrank geholt und weiter dran gestrickt und bin erstmal umgefallen, was sich in der Zwischenzeit mit meiner Maschenprobe getan hat. Die Nadeln steckten ja noch im Schal drin und meine Maschenprobe ist sehr viel lockerer geworden. Das wusste ich schon, aber dieser direkte Vergleich war dann schon, ja, auffällig. Und ich habe dann wieder zurückgestrickt und nehme jetzt statt Nadelstärke 3,5, 3,0. Und wenn ich mir den Schal genauer anschaue, dann sieht man sogar, wie er am Anfang sehr, sehr fest war und dann über die Zeit immer ein bisschen lockerer wird. Was ich eigentlich nicht so toll finde. Und mir ist doch aufgefallen, dass ich irgendwas bei den Randmaschen falsch gemacht habe und deshalb die linke Kante anders aussieht als die rechte. Mich nervt das alles ein bisschen, aber ich hätte den Schal echt gern mal fertig. Ich meine, ribbeln kann ich das gar nicht. Ich habe es mal versucht und das ergibt durch diese Merino-Faser, die da mit dabei ist, einfach nur ein Kuddelmuddel und Knoten und es geht einfach nicht auf. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als den Schal zu Ende zu stricken. Und mir gefällt das Modell ja immer noch. Ich hätte den Schal immer noch gerne. Nur, ja, keine Ahnung, was mich damals geritten hat. Ich hatte einfach keine Lust mehr nach, keine Ahnung, einen Meter glatt rechts dann noch weiterzumachen. Aber mein Schal muss warten, weil ich jetzt erstmal Filz fertig mache. Von daher liegt er noch eine Weile rum. Und das waren die Projekte, an denen ich aktuell stricke. Weswegen wir jetzt zu den Garnen kommen, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar, ja, merkt man vielleicht, dass ich stricktechnisch im Sommer angekommen bin. Ich habe ja gerade ein Pullover in Sockenwollstärke gestrickt und habe zwei auf den Nadeln, die aus Lace-Garn sind. Und bin jetzt einfach stricktechnisch im Sommer. Insgesamt habe ich aber ein ziemliches Problem mit dem, was man bekommt, wenn man Sommergarne sucht oder Muster für Sommerpullover. Ich besitze keine einzelne Ausgabe von einem Strickheft aus dem Sommer. Ich finde die immer schrecklich, die Pullover, die dort angepriesen werden. Und ich finde auch die Garne schlimm. Das sind immer Baumwollgarne, die eine Lauflänge von 100 Metern auf 50 Gramm haben. Und ich verstehe das einfach nicht, warum man die Baumwolle so dick verspinnt, wenn sie für den Sommer sein muss. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Absolut keine Ahnung. Ich habe auch mal für Phil einen Pullover aus Baumwolle gestrickt. Die hatte die auch 100 Meter oder ich glaube ein bisschen dünner war sie. Und ich würde den Pullover echt nicht als Sommergestrick bezeichnen. Für den tiefsten Winter taugt er natürlich auch nicht, aber für den Hochsommer genauso wenig. Von daher habe ich mal geguckt, was es da sonst noch an Garnen gibt, die mir gefallen würde. An sich hätte ich gerne ein Leinen-Lace-Garn, aber da habe ich irgendwie nichts gefunden, bis auf eines und das fand ich relativ teuer. Von daher gehe ich jetzt mal die Liste durch, was ich alternativ gefunden habe. Und an erster Stelle steht bei mir die Etukino. Das ist, glaube ich, nicht so überraschend. Ich mag das Garn einfach furchtbar gerne. Und ich habe auch schon den dritten Westbourne im Kopf, den ich aus dem Garn machen möchte und diesmal in einem Rosaton. Keine Ahnung, das Garn hat es mir total angetan. Und es ist auch relativ günstig. Eine Krone kostet zwar 10 Euro, was schon teuer ist für eine Einheit von Garn, aber ich brauche für mich, wenn ich einen Sommertop stricke, nur zwei Kronen und das sind dann 20 Euro und das ist okay. Und wenn man auf eBay schaut, dann findet man die Burette-Seide auch sehr viel günstiger. Da gibt es Kronen, da kostet 1 Kilo 25 Euro. Muss man halt schauen, ob einem die Färbung gefällt. Die meisten waren Naturfarben, so wie ich es gesehen habe. Aber das ist ja auch eine schöne Farbe und von daher kann man da auch sehr viel günstiger wegkommen und keine Ahnung, wie viele Pullover und Shirts aus einer Krone stricken. Das nächste Garn, das ich gefunden habe, ist Drop Spell. Das Garn kam letztes Jahr heraus und das hat mich schon von Anfang an interessiert. Das Garn besteht zu 53% aus Baumwolle, 33% aus Viskose und 13% Leinen. Ich finde, das ist wieder ein bisschen viel Baumwolle. Ich bin gar kein solcher Fan von ihr, weil sie relativ schwer ist und sehr hart wird beim Waschen. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich einen Pullover für Phil daraus gemacht habe. Und ich finde ihn einfach nur anstrengend, weil ich ihn dauernd waschen muss. Denn im Gegensatz zu Wolle hat Baumwolle einfach keine Eigenschaften, die Schmutz abweisen oder Gerüche neutralisieren. Und dann muss ich den Pullover waschen. Oftmals vergesse ich Essig hinzuzufügen, weswegen er hart wird und auch, ja, man den Kalk an den Fasern sieht und die Farbe nicht mehr so hübsch aussieht. Und der Pullover ist doch relativ schwer. Ich habe auch Phil gefragt und er möchte keinen weiteren Baumwollpullover. Deswegen wäre mir hier auch lieber, wenn der Pulli vielleicht ein bisschen mehr Leinen hätte, weil ich glaube, dass das Garn ein bisschen weicher wird, wenn man den Pulli länger trägt. Einfach durch die Körperwärme. Letztes Jahr war die Bell auch relativ günstig. Ich glaube, der hat ein Knäuel 1 € gekostet als Einführungspreis. Ich habe aber nicht zugeschlagen, weil das Garn erstens noch mal ein bisschen dick ist. 50 Gramm haben 120 Meter. Und ich hätte lieber etwas, das eben auch so. Moment, das ist doch fast Sockenwollstärke, jetzt wo ich es mir anschaue. Nee, ist es nicht, ist es nicht. 100 Gramm hätten dann 240 Meter genau und ich hätte lieber etwas in Sockenwollstärke. Und insgesamt haben es mir die Farben auch nicht so angetan. Da gibt es einen Farbton, der mir gut gefällt, die Kirsche. Ich würde das gar nicht Kirsche nennen, es ist mehr so. Wie beschreibe ich das? Ja, schon bärentönig. Sagt man das? Ein Bärenton ist das auf jeden Fall, so wie ich das an meinem Bildschirm sehe. Und Kirschen sind für mich dunkler und satter. Aber die Farbe würde mir echt gut gefallen. Und da kann ich mir auch vorstellen, wenn es im Sommer wieder ein Super Sale gibt, da, keine Ahnung, 10 Knäuel zu kaufen und mir ein Top draus zu machen. Ja, genau. Und ein Knäuel kostet eben 1,60 und im Sommer hoffe ich mal, dass es wieder 1 € kostet wahrscheinlich. Aber 1,60 sind ja auch ein super Preis. Mich würde da ein Top 16 € kosten. Von daher ist das auch ein guter Preis. Das andere Garn, das ich noch gefunden habe, ist die Itomen. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. MEN. Und das ist ein weiches, dünnes Baumwoll-Lace-Garn. Und das Garn finde ich einfach interessant, weil ich Baumwolle eben nur kenne als hart und fest und schwer. Und dieses Garn ist ein Single und glaube ich aus recycelter Baumwolle und soll deshalb relativ weich sein. Ich habe das Garn bei mir im Garngeschäft nicht gefunden. Ich kenne es nur von der Ito-Seite und ich finde, es klingt ganz spannend. Das Garn ist allerdings ungefärbt, also das gibt es nur in so einem, ja, beige Naturton. Und für ein Ito-Garn ist das sehr günstig. Da kosten 100 Gramm 4,90 € und das sind 600 Meter. Allerdings weiß ich nicht, ob man das auch einfädig verstricken kann oder ob man da einen Beilauffaden braucht. Eigentlich sind die Ito-Garne darauf ausgelegt, mehrfädig verstrickt zu werden, aber die Kino funktioniert auch einfädig. Ob das bei der Itomen der Fall ist, weiß ich nicht. Ein Garn, das auch so aus der Ecke japanische Garne ein bisschen was anderes kommt, ist Habu Textiles Linen Paper. Und das ist ein Leinengarn, das ich weiß nicht, wie man Bändchengarne macht, aber es ist ein Bändchengarn. Das heißt, es ist nicht rund, sondern flach und breit und besteht zu 100% aus Leinen und 500 Meter sind auf einer Krone, die wiegt 28 Gramm. Und der kostet eine Krone 12,90 €. Also ist schon ein bisschen teurer. Und das könnte ich auch nur online kaufen, aber das habe ich eben gefunden bei meiner Internetrecherche und fand das auch ziemlich spannend. Also würde ich schon gerne mal ausprobieren. Als nächstes habe ich noch die Ito Washi gefunden. Das ist ein Garn auf 54% Papier und 46% Viskose. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es gerade mit einem Garn verwechsle, das ich bei mir im Garngeschäft gefunden habe. Das war eben auch von Ito. Und ich glaube, dieses Garn hat diesen Papierkern und wird dann mit der Viskose umsponnen. Und das war total weich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich das Garn ist. Auf jeden Fall zusammensetzen 54% Papier, 46% Viskose und auch relativ dünn, nämlich 25, nee, 250 Meter auf 25 Gramm und das kostet 5,90. Und jetzt bin ich mir sicher, dass das nicht das Garn ist, das ich gesehen habe, denn das war viel, viel teurer. Ja, gut, dann hatten wir das. Das nächste Garn, das mir noch gut gefallen würde, von der Zusammensetzung her, ist Daifeuyan Seide Leinen. Das Garn heißt einfach Sili. Und das ist auch ein Kettgarn, glaube ich. Ja. Und das ist eben aus 50% Baumwolle, nee, 50% Leinen und 50% Seide. Und das Garn ist zweifarbig, weil das Leinen die Farbe nicht mit aufnimmt. Und prinzipiell von der Zusammensetzung her fände ich das Garn interessant und ich habe auch überlegt, daraus ein Schafelfell zu machen. Für mich persönlich wäre das aber nichts, weil dadurch, dass das Garn zweifarbig ist, wäre mir das einfach zu unruhig. Ich hätte das Garn gerne probiert für Phil, aber ich wohne relativ nah dran an Daifeuyan, deswegen würde ich gerne mal persönlich hingehen und mir die Garne anschauen und kaufen, anstatt zu bestellen. Allerdings haben sie nur samstags offen und dann bin ich oft zu ungeduldig, bis zum Wochenende zu warten. Und außerdem habe ich gesehen, sind sie gerade eh nicht in der Stadt, sondern auf irgendeinem Wollfestival, weswegen ich mir woanders Wolle gesucht habe. Auf jeden Fall fände ich das auch spannend. Es gehört halt auch zu den teureren Garnen. Da kostet ein Strang mit 100 Gramm und 400 Metern 25 Euro. Also für einen Sommertop müsste man dann schon mindestens 50 Euro einplanen. Das nächste Garn habe ich bei mir im Wollgeschäft gesehen. Das ist Revive von Rowan. Und das hätte ich gern für Phil Schal verwendet. Allerdings ist das Garn doch ein bisschen arg fest. Und zwar besteht es zu, heißt das 30 oder 36%? Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Ich glaube 36% Seide, 36% Baumwolle und 28% Viskose. Und das Garn ist eben, hat eine sehr starke Struktur. Und ist aus recycelten Materialien und kostet 7,70 € auf 50 Gramm und das sind 125 Meter. Ich konnte das Garn verstrickt anschauen und es ist eben relativ fest und fällt eigentlich auch mehr in die Richtung der Garne, die ich nicht so mag, weil es halt doch ziemlich dick und schwer ist für ein Sommergarn oder für das, was ich mir unter einem Sommergarn vorstelle. Und das letzte Garn, das mir noch eingefallen ist für Strickstücke im Sommer, ist die Creative Linen von Rowan. Und das Garn besteht zu 50% aus Leinen und zu 50% aus Baumwolle. Und das sind 200 Meter in einem 100 Gramm Knäuel und das kostet 10,95 €. Ist für mich also auch. Nee, ist es nicht. Genau, es hat die richtige Dicke. Ist auch mehr so. Nee, ist es nicht. Oh Gott, ich bin heute echt blöd. Also. Sockenwollstärke sind 400 Meter pro 100 Gramm und das sind 200 Meter pro 100 Gramm. Also doch doppelt so dick, als ich eigentlich haben wollen würde, aber mir hat es einfach Leinen angetan. Ich würde gerne mal mit einem Leinengarn stricken, von daher fände ich das auch interessant. Aber jetzt habe ich erstmal mein Kinopullover auf den Nadeln und dann den aus Drops Lace. Und dann möchte ich nochmal einen aus Kino stricken, in eben rosa und. Den Pullover aus Wollmeise Lace habe ich auch noch im Hinterkopf. Das heißt, ich habe eigentlich wenig Kapazität, um aus dieser Liste zu schöpfen. Aber jetzt habe ich sie immerhin mit euch geteilt. Das heißt, irgendeinen Sinn hatte sie trotzdem. Und damit bin ich durch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Von daher, tschüss und bis zum nächsten Mal.